Gerhard Hauptmann. Die Weber. Ein Schauspiel aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Für den Funk bearbeitet von Hartmann Görz. Aus der schlesischen Ebene steigt das Eulengebirge mit seinen bewaldeten Höhen auf und riegelt diese weite und fruchtbare Fläche wie ein lang hingestreckter Wall nach Süden ab. Einsame Wälder ziehen dunkel über die Kuppen und Berge und geben dieser Landschaft bei aller Schönheit einen fast schwermütigen Zug. Am Nordrand des Gebirges liegen die alten Weberdörfer und strecken sich weit in die Täler hinein. Arm und grau drängten sich vor Zeiten die Holzhäuser. Sie waren alt und zum Teil verfallen. Und schon von Weitem konnte man erkennen, dass in ihnen die Not zu Hause war. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts kämpften hier Menschen um das einfache Recht ihres Daseins. Diesen Kampf der Weber hat eine Generation später Gerhard Hauptmann zum Gegenstand eines Schauspiels gewählt, das er sein Bekenntnis zum Christentum nannte. Er war ein Sohn dieser Landschaft und fühlte sich ihren Menschen verbunden. Der Frühsommer des Jahres 1844 war ungewöhnlich heiß. An einem schwülen Tag, der die Hitze schon zur Last werden ließ, lieferten die Weber des Fabrikanten 30er ihr fertiges Gewebe in Peterswaldau ab. Jung und alt drängt sich mit den Parchenballen in den grau getünchten Raum, in dem der Expedient die Ware prüft und der Kassierer die wenigen Silbergroschen auszahlt.